بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بجمة النام الله صلى الله عليه وسلم ونهاية الشخائز ونصنع فوفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ich bezeuge, dass es kein Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad, Allahs Diener und Gesandter ist. Wir werden inshallah ta'ala jetzt weitermachen mit dem 448. Hadith aus Sunan Abi Dawud, dem ersten Band. Und wir sind immer noch im Kapitel As-Salah, das Gebet, und im 12. Unterkapitel angekommen, welches heißt der Bau von Moscheen. Und nachdem der Autor natürlich über das Gebet gesprochen hat, die Gebetszeiten gesprochen hat, macht es Sinn, dass er uns informiert über die Orte, an denen wir unsere Gebete verrichten können, dürfen, müssen, je nachdem, und welchen Wert es hat, solche Moscheen zu bauen und worauf es ankommt. Und unter diesem Kapitel hat er einige Hadithe zusammengefasst, die wir uns im Laufenden anschauen möchten. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Mir ist nicht aufgetragen worden, die Moscheen hochzubauen. Ibn Abbas sagte: Ihr werdet sie mit Sicherheit auf die gleiche Weise schmücken, wie es die Juden und Christen mit ihren Gebetshäusern tun. In einer weiteren Überlieferung sagte Anas radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Der Tag der Auferstehung wird nicht stattfinden, bevor die Leute nicht mit den Moscheen prahlen. Aus diesen Hadithen über den Propheten sallallahu alaihi wasallam entnehmen wir selbstverständlich, dass die Moscheen für Allah tabaraka ta'ala errichtet werden und nicht für andere als ihn. Und diese Hadithen ein Hinweis auf die Wichtigkeit des Ikhlas. Denn wenn jemand die Moscheen zu einem anderen Zweck baut, als sie eigentlich gedacht worden sind, sie sind gedacht für das Gedenken Allahs, aber wenn man die Moscheen hochbaut, wie es in dieser einen Überlieferung heißt, oder wenn man die Moscheen schmückt, oder wenn man die Moscheen baut, um damit vor anderen zu prahlen, sehen wir hier deutlich, dass dies im Widerspruch zum Ikhlas steht. Und diese Handlungen, die hier erwähnt worden sind, sind ja Dinge, die mit der Moschee und der Funktionalität der Moschee, dass man eben darin beten kann und so weiter, nichts zu tun haben. Er hat nicht gesagt, dass die Leute ein Dach über die Moschee errichten, damit die Sonne sie schützt. Er hat auch nicht kritisiert, sallallahu alaihi wasallam, dass man zum Beispiel einen Teppich in der Moschee hat, damit die Leute dort bequem sitzen können und sich einfach niederwerfen können. Er hat auch nicht gesagt, dass es verboten sei, zum Beispiel eine Klimaanlage anzubringen oder andere Dinge, die uns das die dem Zweck der Moschee dienen. Ansonsten hat er die Beispiele erwähnt haben damit nichts zu tun. Deswegen mit dem in die Höhe bauen ist auch nicht gemeint, dass man eine zweite Etage oder dritte Etage baut. Das ist ja alles im Sinne der Moschee. Aber dass man Sachen in die Höhe baut, die einfach eine reine Geldverschwendung sind. Oder damit die Leute eben sagen, guck mal, das ist eine wertvolle Moschee oder prunkvolle Moschee, eine hochgebaute Moschee, die die Blicke an sich zieht. All dies ist verpönt. Und auch der Vergleich ist wichtig, denn er sagte, radiallahu ta'ala anhuma, und ähnlich heißt es auch über den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, in anderen Überlieferungen: Ihr werdet sie mit Sicherheit auf die gleiche Weise schmücken, wie es die Juden und Christen mit ihren Gebetshäusern tun. Und wenn wir auch heutzutage uns die Gebetshäuser des Volkes der Schrift anschauen, sehen wir, wie viel Geld gesteckt wird in Schmuck, in Verzierungen, in Sachen, darüber hinaus auch in Sachen, die verboten sind, also eindeutig verboten, wie zum Beispiel Statuen oder die Kreuze und so weiter und so fort. Am Ende ist dies alles nicht sicherlich, also weder in Übereinstimmung mit dem, was die islamische Gesetzgebung möchte, noch in Übereinstimmung mit dem, was Jesus a.s. gepredigt und gemacht und verlangt hat. Wenn wir seine Selbstlosigkeit betrachten, über die Christen ja selbst berichten, und seine Einfachheit und seine Armut, in der er gelebt hat, ist das ein starker Widerspruch zu dem Prunk der päpstlichen katholischen Kirche heutzutage und wie die Gotteshäuser gebaut werden. Denn, und den gleichen Fehler machen die Muslime teilweise auch, wenn sie denken, dass die Menschen zur Religion Allahs zurückfinden, nur weil die Moscheen prunkvoll gebaut werden. Also prunkvoll ist mehr, liebe Geschwister, als dass man eine Sache ordentlich macht, von guter Qualität macht. Gegen gute Qualität, gegen Sauberkeit, gegen Ordentlichkeit hat niemand etwas. Aber es geht darum, dass man nicht sein Geld dem Fenster rausschmeißt. Und in diesem Zusammenhang, damit wir auch schon ein paar Hadithe zusammenfassen, ist uns wichtig zu sehen, dass die beste Generation, die von den Muslimen hervorgegangen ist, ist ja die Generation, also unter den Muslimen, die Generation der Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und bei ihrer, trotz der Bescheidenheit und Einfachheit der Moschee, die er selbst mitgebaut hat, sallallahu alaihi wasallam, eine Moschee, die mit Palmfasern und ähnlichem das Dach gebaut wurde, sodass er, wenn es geregnet hat, sallallahu alaihi wasallam, sein Angesicht auf den Schlamm des Bodens gesetzt hat, sallallahu alaihi wasallam. Also für uns eine Sache, wo wir sagen würden, heutzutage unvorstellbar, aber hier sehen wir, die Investition gilt in erster Linie in die Menschen. In die Menschen, in das Wissen, in die Ausbildung, in die Fortbildung, in die Erziehung. Das ist das Wichtigste. Ja? Das ist viel wichtiger, als dass man schöne Fenster hat und vielleicht ein verschiebbares Dach hat und ähnliche Sachen. Das sind auch alles schöne Sachen. Wenn sie dem Zweck der Moschee dienen, ist alles schön gut. Aber man muss auch ehrlich zu sich selbst sein und Prioritäten setzen. Und zweifellos ist die Investition in die Menschen, das Unterrichten, dass die Wissensweitergabe viel wertvoller, als dass man in anderen Sachen investiert. Und ich denke, jeder von uns kennt auch die Beispiele von Moscheen, die prunkvoll aussehen und schön sind. Und natürlich gefällt es einem Menschen in so einer, es ist angenehm. Warum? Weil der Mensch automatisch oder der Mensch allgemein mag wertvolle Dinge. Ja? Dein Herz mag Wertvolles, dein Herz mag Beeindruckendes. Ja? Aber die Frage ist, ob das dem Sinn und Zweck der Moschee dient. Ja? Eine Moschee, in der, wie ich gesagt habe, Palmenblätter oder Idhir-Pflanzen, also eine Art Pflanze, vielleicht wie Schilfrohr oder sowas ähnliches, benutzt worden sind, aber in der Moschee ist drin ein Mensch wie Abu Huraira, radiallahu anhu, der am Stück ein Hadith nach dem anderen erzählt, und das ist ja nichts anderes als die Wissensweitergabe, ja, ist halt wertvoller als eine Moschee, bei der der Boden aus Marmor gebaut ist, aber innen drin findet nichts statt und die Menschen haben nichts davon, die Leute werden nicht gebildet. Im Gegenteil sogar, Gott bewahre, in manchen Moscheen werden die Menschen sogar in die Irre geleitet und vom rechten Weg abgebracht. Möge Allah davor schützen und bewahren. In der nächsten Überlieferung, 450. Überlieferung, die als Daif eingestuft worden ist, sagte Uthman ibn Abi al-As, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam angeordnet haben soll, die Moschee von Taif an die Stelle zu setzen, wo sich ihre Götzen befanden. Das wäre natürlich eine Art, Entfernung der Symbole der Götzendienerei, nicht nur in Wirklichkeit, sondern auch im übertragenen Sinne. Okay? Also weil in Wirklichkeit sind die Götzen beseitigt worden. Im übertragenen Sinne, weil die Liebe zu, nicht will ich sagen, zum Schirk, der ist inshallah ta'ala bei den Muslimen nicht da. Aber die Liebe zu, oder die Macht der Gewohnheit, die Macht der Gewohnheit und die Liebe zur Kultur, die Liebe zur Gewohnheit dessen, woran man ja schon seit Jahren sich gewöhnt hat, die Sache wegzumachen ist nicht so einfach, fällt nicht den Menschen so einfach. Ja? Und deswegen, wenn der Prophet a.s.w. diesen Fall so etwas macht, dann ist das, also wenn diese Überlieferung stimmen sollte, ist ja daif, aber heißt das nicht, dass es nicht stimmen kann. Versteht ihr? Die Frage ist jetzt, wo wurde die Moschee letztendlich gesetzt? Es ist bekannt, die Moschee von Ibn Abbas, wo sie ist, wenn diese Moschee damit gemeint ist. Ja? Aber nur wenn die Überlieferung nicht stimmt, heißt ja nicht, dass die Tatsache nicht stimmt. Ja? Also es wäre eine Art Beseitigung der Spuren des Schirk im übertragenen Sinne. Das steht nicht im Widerspruch zu einer anderen Überlieferung, in der der Prophet sallallahu alaihi wasallam gefragt worden ist, ob man jemand wollte ein Tier opfern, und ich glaube die Ortschaft ist Bawana oder Buana, und dann hat er gefragt, wurde dort früher ein Eidfest der Mushrikin gefeiert oder wurde dort früher die Götzen damals irgendetwas geopfert und ähnliches. Das hat damit nichts zu tun. Das ist hier der Fall eines Menschen, der den Islam vor kurzem angenommen hat und der deswegen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam macht sich trotzdem noch Sorgen um ihn, dass er den Tawhid auch wirklich verinnerlicht hat, damit er nicht irgendeine Art und Weise noch, sage ich mal, sich sehnt nach der Vergangenheit und nach dem, was seine Vorväter angebetet hat. So. Dann machen wir mit dem 451. Hadith weiter. Abdullah ibn Umar radiallahu anhu berichtet, dass die Moschee zur Zeit des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam aus Backsteinen und Palmblättern bestand. Mujahid sagte, die Säulen waren aus Palmenholz. Abu Bakr as-Siddiq baute nichts hinzu. Umar ibn Khattab renovierte sie. Er baute genauso wie zur Zeit des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam mit Backsteinen und Palmenblättern. Aber er erneuerte die Säulen. Mujahid sagte, er erneuerte die Säulen wieder mit Palmholz. Uthman änderte dies und fügte vieles hinzu. Er baute die Wand aus ausgehauenen Steinen und Gips, die Säulen aus ausgehauenen Steinen, das Dach machte er aus indischem Holz. Also aus dieser Überlieferung sehen wir die Entwicklung der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam und dass zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam man Backsteine benutzte für die Wand, wie es offensichtlich heißt, und Backsteine, könnt ihr euch vorstellen, dass es natürlich nicht so der Isolator ist. Ja? Also damals Isolatoren eher dafür, dass es nicht so warm wird innen drin. Aber das sind die Backsteine. Dann die Palmenblätter ist auch nicht so die ideale Sache, wenn es regnet. Auch wenn es Ortschaften sind, bei denen es nicht so viel regnet, zumindest in der heutigen Zeit nicht. Aber trotzdem, diese zwei Sachen sind wohl das günstigste Material, was man sich vorstellen kann, das man verwendet, um so etwas zu bauen. Und das ist die zweitwertvollste Moschee im Islam, die es gibt. Das ist die zweitwertvollste Moschee im Islam, die es gibt. Ja. Stellt euch mal vor, man würde heute die Möglichkeit bekommen, die Al-Aqsa-Moschee neu zu bauen. Und die Muslime würden ein Konto errichten, auf der alle Leute spenden könnten. Was würden da für Milliarden fließen? Was für eine Moschee würde man durchbauen? Aber worum geht es eigentlich? Und das ist eben das Wichtige an der Geschichte. Und die Säulen aus Palmenholz, die Säulen sind wohl die tragenden Säulen der Decke gemeint. Und Abu Bakr radiallahu anhu baute nichts hinzu. Gemeint ist, während seines Kalifats blieb alles einfach so, wie es war. Er war 2 Jahre ungefähr Khalifa und natürlich ist das eine relativ kurze Zeit, aber zumindest können wir sagen, für ihn hat die Moschee den Zweck erfüllt und es gab keinen großen Anlass, da jetzt was Großartiges zu machen. Und die ganzen großen, wie heißt es, die berühmten vielen großen Errungenschaften und Eroberungen haben ja zur Zeit erst von Umar al-Khattab stattgefunden. Das heißt, man sagen könnte, dass die Leute mehr geworden sind, dass man die Moschee vergrößern müsste oder ähnliches. Das offensichtlich war nicht zur Zeit von Abu Bakr as-Siddiq vorhanden und es gab auch keinen Grund zur Renovierung. Aber zur Zeit von Umar radiallahu anhu wurde sie renoviert und offensichtlich hat er es einfach genauso wieder errichtet, wie es zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam gemacht war. Uthman radiallahu anhu änderte dies und fügte vieles hinzu. Und jetzt ist eben der Punkt, wo wir sagen können, das ist die Phase, in der sich die Moschee optisch offensichtlich verändert hat. Und genauso wie Abu Bakr und Umar radiallahu anhuma zwei besonnene Kalifen sind, genauso ist es natürlich auch Uthman radiallahu ta'ala anhu. Und über sie alle sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass wir uns an ihre Sunna halten sollen. Und da es kein Verbot gibt, Backsteine auszutauschen durch ausgehauene Steine und Gips, was offensichtlich eine Weiterentwicklung im Bausektor ist oder war, und die Säulen sind nicht mehr aus Palmenholz, sondern jetzt aus ausgehauenen Steinen. Das alles ist ein Beweis, dass was Uthman gemacht hat, radiallahu anhu, erlaubt ist, mubah ist, halal ist, vielleicht sogar eine Verbesserung ist. Warum? Weil es ja hier, wie ich gesagt habe, um die Funktionalität geht. Wenn jemand ein Dachträger hat aus Palmenholz, dann ist es so das Einfachste, was du finden kannst. Der Baum ist schon da. Dann stellst du einfach gerade dahin, wo du ihn brauchst. Oder den Rumpf. Oder. Aber sicherlich ist er bei einem Brand ziemlich schnell weg. Und wenn jetzt jemand in einer Zeit lebt, in der es eine Weiterentwicklung gibt und er das verbessern kann, weil er statt Brennmaterial ein Material benutzt, das eben nicht verbrennen kann, ja, dann ist es eine Verbesserung. Ja. Und deswegen können wir nicht sagen, also es wird schwierig zu sagen, dass Uthman radiallahu anhu gemacht hat, jetzt irgendwie schlechter gewesen wäre, als was die anderen vorher gemacht haben. Nein, sondern wir sagen, jeder hat in seiner Zeit das gemacht, was ihm zur Verfügung stand. Ja. Und wir können ja auch nicht in die Vergangenheit so genau schauen, also zumindest ich nicht, dass ich sehen kann, welche Möglichkeiten hatten Abu Bakr und Umar vorher überhaupt gehabt, damit Uthman nachher was anderes macht. Radiallahu ta'ala anhum ajma'in. Auf jeden Fall, das weiß ich nicht, ob es erlaubt ist und dass eben die qualitative Verbesserung und Instandhaltung der Funktionalität, das heißt der eigentlichen Ziele der Moschee, das ist überhaupt gar kein Problem und ist inshallah ta'ala eine Verbesserung. Wenn man früher gefegt hat und heutzutage einen elektrischen Staubsauger benutzt, dann ist die Funktionalität immer noch erfüllt. Das kostet vielleicht mehr Geld, aber es wird erfüllt und ist verbessert und das alles inshallah ta'ala ist kein Widerspruch zu dem, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, aber das Gott sei Dank hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam es auf die einfachste Art und Weise vorgemacht, damit wir wissen, so ist es in Ordnung und je besser es du machst, alhamdulillah. Ja? Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch manchmal Sachen unterlassen, damit er es den Leuten nicht unnötig schwer macht. Stellt euch mal vor, er hätte damals a.s.w. die Moschee auf die beste und schönste Art und Weise gemacht, die man sich damals hätte vorstellen können. Wie im Römischen Reich vielleicht die Aquädukte schon damals gab oder ähnliches. Ja? Dann wäre das für uns eine Erschwernis gewesen. Ihr dürft nicht nur an euch denken, es gibt auch Länder in anderen Kontinenten, es gibt auch Moscheen in anderen Kontinenten, die tatsächlich Moscheen haben, die einfach nur Lehmhütten sind. wo es wirklich yani gar nichts gibt, keine Steckdose gibt und keine Wasserleitung gibt. Das gibt es heutzutage immer noch. Und jeder arbeitet eben oder bewegt sich im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und er sagte hier, Uthman änderte dies und fügte vieles hinzu. Er baute die Wand aus ausgehauenen Steinen und Gips, die Säulen aus ausgehauenen Steinen, das Dach machte er aus indischem Holz. Ich bin kein Experte jetzt, was der Unterschied ist zwischen dem einen und dem anderen, aber sicherlich ist indisches Holz, hat wohl was mit Indien zu tun. Also das von daher zu importieren, ist eben ein Akt an sich. Ja? Und wenn es da die Handelswege eben erst gab zu der damaligen Zeit und man das gemacht hat, kann es sein, dass er das hat importieren lassen. Es kann sein, dass Muslime haben gespendet für die Moschee. Es kann sein, dass diese für das Dach besser geeignet waren und so weiter und so fort. Aber es beweist uns, dass die Sahaba, und das ist vielleicht auch eine wichtige Nebeninformation bei der ganzen Sache, was für uns in Anführungsstrichen heilig ist in der Religion, ist der Koran, die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, seine Aussagen, seine Taten und so weiter. Aber wir vergöttern nicht eine Sache, nur weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam zum Beispiel sie berührt hat oder auf ihr gelaufen ist oder ähnliches. Und das ist eine wichtige Sache. Das hat nichts damit zu tun, dass wir das geringschätzen, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat oder berührt hat oder ähnliches. Nein, sondern es geht hier um das zu verdeutlichen, damit man mich nicht falsch versteht, möchte ich Folgendes verdeutlichen. Unser Prophet alaihissalatu wassalam hat diese Moschee so bauen lassen und er hat mit angepackt. Das war für Uthman kein Grund zu sagen, ich ändere nicht das, was der Prophet mit eigenen Händen angefasst hat. Versteht ihr? Er hat nicht gesagt, dieser Palmstamm und diese Wand und diese Steine und diesen Boden, ich lasse alles so, wie es ist, weil so hat es der Prophet gemacht. Das heißt, die haben die Religion nicht so verstanden. Und das ist wichtig. Die haben die Religion nicht so verstanden. Weil es gibt heutzutage Leute, die sagen, du sollst zum Beispiel das Haus, in dem der Prophet gelebt hat oder in dem er geboren wurde, oder den Baum, unter dem er sich ausgeruht hat, oder und so weiter und so fort, dass man diese Sachen niemals berühren darf und alles so lassen soll, weil es eben historisches Erbe ist. Ja? Die Moschee des Propheten ist kein historisches Erbe. Natürlich ist es Moschee-Erbe, was macht die Moschee aus? Eben diesen Stein? Nein, wir vergöttern nicht den Stein. Ja? Genauso wenig, wie wir den Stein vergöttern, der die Kaaba ausmacht. Ja? Wenn heutzutage jemand kommt und sagt, dieser Teil von der Kaaba, dieser Stein, der ist kaputt, den müssen wir austauschen. Ja? Ich bin sicher, wenn er den Stein nehmen würde und versteigern würde, kommt schon was raus bei. Ja? Aber der hat keinen Wert mehr. Der hat keinen Wert mehr. Der hatte die Funktion, dir zu sagen, hier ist die Kaaba, als er an seiner richtigen Stelle war. Aber wenn er diese Stelle nicht mehr hat, dann ist es nichts Heiliges. Oder zum Beispiel auch das Tuch der Kaaba. Jedes Jahr wird das Tuch der Kaaba traditionell erneuert, weil die Kaaba wird gewaschen und da wird ein neues Tuch gemacht. Und das wird immer zur Hajj-Zeit gemacht, wenn die Leute gerade alle in Arafat sind. Da ist immer schön viel Platz und dann machen die Leute das. Ja? Aber wenn jetzt das Tuch weggemacht wird, das Tuch hat deswegen, das hat vielleicht für den einen oder anderen einen wirtschaftlichen Wert, aber es hat keinen religiösen Wert. Ja? Es hat keinen religiösen Wert. Wirtschaftlichen Wert unter anderem deswegen, weil da aus Gold draufgeschrieben wird, echtem Gold. Ja? Aber deswegen, das ist wichtig, die Sahaba radiallahu ta'ala anhum, als sie zur Zeit von Uthman radiallahu anhum die Steine weggemacht haben, die der Prophet mit den Sahaba ausgewählt hat und hingemacht hat. Sie haben das nicht als Geringschätzung des Propheten gesehen. und dass sie dadurch, dass es ein Zeichen ist, dass ihre Liebe zu ihm mangelhaft sei, Gott bewahre. Nein, weil sie haben verstanden, worum es eigentlich geht. Es geht eigentlich um die Funktionalität der Moschee, um den Ort der Moschee, die Heiligkeit oder der Segen ist in dieser Masjid Nabawi, dass wenn du dort betest, ist ein Gebet tausendfach wertvoller als woanders. Das ist der Segen der Moschee. Ja? Ansonsten, es geht nicht um den Sand, der dort war, und auch nicht um die Steine, die damals gewählt wurden, auch nicht um den Palmstamm und so weiter und so fort. Ich denke, das ist jetzt klar geworden, weil die Sachen, die kommen immer wieder. Ja? Diese Sachen, die kommen immer wieder, denn wie ich eingangs erwähnt habe, manche Leute tatsächlich vergöttern im wahrsten Sinne des Wortes sogar, Gott bewahre, seinem Tod sallallahu alaihi wasallam werden Sachen angebracht in der Nähe seines Grabes, wie zum Beispiel die Eisengitter, ja, und manche Leute wollen Segen ersuchen durch das Eisengitter, das sich vor dem Grab des Propheten befindet. Ja. Und noch schlimmer, Gott bewahre, manche Leute wenden sich in ihrem Bittgebet an den Propheten sallallahu alaihi wasallam, und das ist der klare Schirk. Das ist die Aussage. Und manche Leute werfen sich sogar vor dem Grab des Propheten nieder in seine Richtung. Yani, guck mal diesen Widerspruch an. Dieser Prophet sallallahu alaihi wasallam, der sein ganzes Leben gewidmet hat, dass du dein Herz ausrichten sollst nach Allah ganz alleine, und der sich selbst niemals einem Menschen unterworfen oder für einen Menschen niedergeworfen hat. Trotzdem kommen Leute, die sich vor ihm niederwerfen und ihn anbeten, Gott bewahre. Und er hat auch extra davor gewarnt, er hat extra das gesagt, macht aus meinem Grab kein Eid. Macht aus meinem Grab kein Eid. Entweder kein Festort, wo man feiert, oder auch kein Ort der Wallfahrt. Kein Ort der Wallfahrt. Ja? Das heißt, es geht nicht in deiner Reise nach Medina darum, das Grab des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu besuchen. Das ist nicht das Ziel deiner Reise. Das ist ein Nebeneffekt. Das Ziel deiner Reise ist die Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam, weil dort, wie ich gesagt habe, das Gebet so wertvoll ist. Das ist das Ziel deiner eigentlichen Reise. Genauso wenig wie das Ziel ist, dass du nach Mekka gehst und dort irgendeinen Friedhof besuchst. Ja? Sahaba sind in Mekka gestorben, Sahaba sind in Medina gestorben, Sahaba sind in Taif gestorben, Sahaba sind woanders gestorben, in anderen Ländereien. Aber das ist nicht Sinn und Zweck. Sinn und Zweck der Kaaba ist der Tawaf, das Salat beim Haus, die Umrah, die Hajj und andere Gebete dort, die man dort verrichten kann. Allahu A'lam. 452. Abdullah ibn Umar berichtet, dass die Säulen der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu seiner Zeit aus Palmstämmen bestanden. Oben waren Palmblätter, um Schatten zu spenden. Dann zerfiel dies alles zur Zeit des Kalifats von Abu Bakr und er baute alles neu aus Palmstämmen und Blättern. Dann zerfiel dies alles zur Zeit des Kalifats von Uthman und er baute alles aus Holz. Dies blieb dann bis heute so. Anas ibn Malik sagte, als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam nach Medina kam, ließ er sich vorübergehend bei den Anhöhen in einem Viertel, das man Banu Amr ibn Auf nannte, nieder. Er verweilte dort 14 Tage. Hiernach schickte er nach den Banu an-Najjar, die dann mit umgehängten Schwertern ankamen. Anas sagte, als ob ich den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam jetzt vor mir sehe und Abu Bakr hinter ihm auf seinem Kamel und die führende Schar von den Banu an-Najjar um ihn herum. Er setzte sein Kamel vor dem Haus von Abu Ayyub ab, radiallahu anhu. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam pflegte dort zu beten wo ihn die Gebetszeit einholte, und er betete auch in den Ställen der Schafe und Ziegen. Er ordnete dann den Moscheebau an und schickte nach den Banu Najjar und sagte zu ihnen: Banu Najjar, sagt mir, was dieser Garten kostet. Sie antworteten: Wir wollen dafür kein Geld. Bei Allah, wir verlangen den Lohn dafür nur bei Allah Azza wa Jal. Anas sagte: Ich sage euch, was sich dort befand. Dort befanden sich Gräber von Götzendienern, Ruinen und Palmen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ordnete an, dass die Gräber ausgegraben, die Ruinen dem Erdboden gleichgemacht und die Palmen gefällt wurden. Die Front der Moschee wurde aus Palmen gebaut. Das Gerüst wurde aus Steinen gebaut. Während sie die Steine trugen, sprachen sie zusammen mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam: Allahumma la khayra illa khayrul akhirah, fansuril ansara wal muhajira. O Allah, nichts wirklich Gutes gibt es, außer dem Guten des Jenseits. So hilf den Ansar und den Muhajirun. Das ist der Hadith von Anas ibn Malik über die Ankunft des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der natürlich, dieser Hadith ist ein sehr wertvoller Hadith, aber lasst uns ein paar Punkte dazu uns anschauen. Unter anderem, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam als allererstes, als er in der Stadt ankam, sich gekümmert hat um die Moschee. Und wenn dies etwas aussagt, dann zumindest, dass die Moschee ein sehr wichtiges, zentrales Objekt ist in der muslimischen Gesellschaft. Nicht nur, weil dort die Gebete verrichtet werden und Allahs dort gedacht wird. Nein, weil auch die Moschee ein Punkt der Zusammenkunft der Muslime ist und dort der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht nur gebetet hat, sondern auch Sitzungen abgehalten hat, sein Wissen gelehrt hat, verheiratet und geschieden hat und geurteilt hat, und auch Totengebete wurden in der Moschee verrichtet und ähnliches. Das heißt, die Moschee hat einen riesengroßen Zweck erfüllt, weil er eine Art Stiftung ist. Eine Moschee ist ein Waqf. Das heißt, dieses Gebäude oder dieser Teil der Erde gehört Allah tabaraka ta'ala und gehört keinem Menschen. Im Gegensatz zu anderen Grundstücken, die man erwerben kann, auf sich schreiben kann, seinen Namen schreiben kann, aber die Moscheen, die Häuser Allahs, normalerweise gelten als Stiftungen und gehören deswegen niemandem außer Allah tabarak ta'ala. Und der Nutzen dafür ist eben, dass in diesen Häusern alle Menschen gleich sind. Dass in diesen Häusern derjenige, der zuerst an einem Gebetsplatz ist, er hat das Erstanrecht an diesem Gebetsplatz. Und keiner hat das Recht, ihn davon aufstehen zu, davon zu verjagen. Und dass in diesen Moscheen jeder Mensch normalerweise Schutz suchen kann vor der Hitze der Sonne oder vor den Sonnenstrahlen und vor dem Regen und vielleicht vor der Kälte und ähnliches. Und deswegen wurden die Muslime schon immer durch die Gelehrten angespornt, für den Islam Stiftungen zu errichten. Denn Stiftungen sind eine Art Gemeinwohl, für die alle etwas haben. Und es ist mehr oder weniger garantiert, dass es auch dann so bleibt. Und das gibt es im islamischen System, also in der islamischen Scharia, aber auch in Deutschland gibt es das System von Stiftungen, dass man etwas errichtet und für die Ewigkeit errichtet. Auf jeden Fall gibt es im Fiqh ein eigenes Kapitel über das Thema Waqf, Stiftungen. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam von manchen Sahaba gefragt worden ist, was er mit seinen Ländereien machen soll, wie in einem berühmten Hadith von Umar ibn Khattab radiallahu anhu, da hat er ihm eben empfohlen, daraus eine Stiftung zu machen. Und zwar ging es um einen Garten mit Bäumen, die Früchte tragen, und dass er eben gesagt hat, behalte das Grundstück und alles Ursprüngliche, das heißt die Bäume und der Erdboden, alles bleibt so wie es ist, und die Früchte davon spendest du an bestimmte Leute immer. Und dadurch, auch wenn du dann verstirbst, muss der Nächste, der sich um diesen Garten dann kümmert, es im gleichen Sinne weiterführen. Ja, das heißt, wenn ein Stifter gesagt hat, die Früchte meines Gartens werden immer für die Scharia-Studenten zum Beispiel ausgegeben oder immer für den Druck von Büchern oder für den Bau von Moscheen oder zum Begleichen von Schulden von armen Menschen oder, dann muss das genauso fortgeführt werden, solange diese Stiftung existiert. Ja. Manche Leute, die wohlhabend sind, machen ihre Wohnung oder eine Wohnung zur Stiftung oder ein Haus zur Stiftung, indem sie zum Beispiel sagen, das ist ein Haus und alle Mieteinnahmen davon ab jetzt widme ich dem Zweck so und so. Und dann bleibt das so für immer und ewig. Und dann ist es nicht mehr sein eigenes, fertig. Es ist nicht mehr sein eigenes Eigentum, sondern er ist nur noch der Verwalter dieser Stiftung. Auf Arabisch sagt man der Nadir dieser Stiftung. Ja. Auf jeden Fall, das ist ein Khair, den die Muslime schon damals zur Zeit des Propheten gemacht haben und die Sahaba danach, wie Umar al-Khattab nach Befreiung der Ländereien weitergeführt hat. Er hat ganze Gebiete zu Stiftungsortschaften erklärt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Denn diesen Menschen ging es letztendlich um das Jenseits. Und sie haben verstanden, dass sie maximal so 60, 70 Jahre, 80 Jahre, vielleicht 100 Jahre leben. Und dann die Zeit, die sie im Grab verbringen, ist schon ein Vielfaches länger, als das sie auf der Erde verbracht haben. Und was danach an Ewigkeit gibt, Allah weiß am besten Bescheid. Tayyib, auf jeden Fall, vielleicht profitieren wir von diesem Hadith unter anderem auch, dass wenn du in eine Ortschaft gehst, und irgendwo hingehst, dass du dich kümmerst um deine Moschee. Das heißt, wenn du dich irgendwo ansiedelst, irgendwo hinziehst, dass du dafür sorgst, dass es eine Moschee dort gibt. Manchmal hört man von Leuten, die sagen, in meiner Ortschaft gibt es kein Jum'a-Gebet. Ich weiß nicht, wo ich beten soll. Mach du es. Ja? Errichte du es. Guck dir, wie viele Städte Menschen Moscheen errichtet haben, und es hat Alhamdulillah funktioniert. Und es wird auch funktionieren, solange es Menschen gibt und Muslimen gibt, wird eine Moschee immer laufen. Okay? Sei du der Initiator, sei du derjenige, der es gemacht hat. Ja? Weil deine Möglichkeiten sind, deine Aufgabe ist, etwas zu machen. Ob das nachher funktioniert, ist nicht so wichtig. Das ist nicht deine Aufgabe. Du baust dein Haus für Allah, als würdest du ihm sagen, oh Allah, das ist deins. Ich mache meinen Anteil, soweit ich kann, aber das ist dein Haus. Und Allah, tabaraka ta'ala, führt die Herzen zu diesem Haus. Bis jetzt war es immer so. Also wenn ein Haus gebaut worden ist für Allah, war es immer so. Ansonsten, wenn ein Haus gebaut worden ist für jemand anderes außer Allah, wie es die Heuchler gemacht haben zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, dann ist das natürlich der Vernichtung gewidmet, und irgendwann mal hat der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, diese Moschee, diese sogenannte Dirar-Moschee, niederbrennen lassen. Das ist das Ende von solchen Moscheen. Aber ansonsten eine Moschee, die für Allah alleine ist, das wirst du niemals, wird inshallah ta'ala für immer und ewig sein. Und was wir sehen in der Realität ist, dass die Moscheen voller werden, dass die Leute mehr Platz brauchen, die Moscheen denken eher an Erweiterungen, die Moscheen denken eher daran, wie wäre es, wenn wir in unserer Stadt noch eine zweite Moschee hätten, eine dritte Moschee hätten. Ja? Das ist die momentane Realität, zumindest in der wir hier Alhamdulillah leben. Ja? Und deswegen Alhamdulillah ist es eines der besten Möglichkeiten, wie man sein Vermögen und auch wie man seine Energie investieren kann. Tayyib. Kommen wir zurück. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam kümmerte sich als erstes um diese. Ich wollte noch einen Satz sagen. Nicht nur immer in großen Dimensionen denken, auch in kleinen Dimensionen denken. Wenn du irgendwohin verreist, in einer Ortschaft, du möchtest dort bleiben für einen Tag, zwei Tage, drei Tage, kümmere dich vorher darum, wo du dort beten kannst. Ja? wo du dort dein Wudu verrichten kannst. Gibt es dort in der Nähe eine Moschee? Lass dich vielleicht nieder an einer Stelle, wo du denn eine Moschee haben wirst, ja? Auch wenn Leute in Urlaub verreisen zum Beispiel, ja? Weißt du, achte auch auf deine Seele, nicht nur auf das, was deine Augen und dein Magen möchte, und auch da, wo du inshallah auch Zufriedenheit findest, inshallah. Auf jeden Fall, der Prophet sallallahu alaihi wasallam rief die Banu Najjar zu sich, weil sie offensichtlich die Eigentümer eines Grundstückes waren. Und dort hat das Kamel des Propheten sallallahu alaihi wasallam gemäß dem bekannten Bericht sich niedergelassen, und es war von Allah bestimmt. Und diese Ortschaft, kommt jetzt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er zu den Banu Najjar gesagt hätte, diese Stelle hat Allah zur Moschee bestimmt, gibt sie mir frei. Hätte irgendjemand sich geweigert? Und trotzdem kommt er sallallahu alaihi wasallam und sagt mir, was dieser Garten kostet. Zeigt uns nicht nur seinen Umgang mit den anderen, aber zeigt uns auch, dass welche Ausgaben scheust du, eine Sache umzusetzen, die Allah von dir verlangt. Diese Ortschaft ist von Gott bestimmt. Und diese Ortschaft sollst du jetzt zu einer Moschee machen. Kostet es, was es wolle, weil der Befehl kommt so von Allah subhanahu wa ta'ala. Also egal, was du jetzt daran investierst, ist genau das, was dein Herr von dir möchte. Besser geht's nicht. Und die Antwort, die sie gegeben haben, besser geht's nicht. Weil nur Allah tabarak ta'ala weiß, welchen Lohn die Banu Najjar dafür bekommen. Und natürlich der Teil, den sie damals dann dieser Moschee geschenkt haben, der wurde dann im Laufe der Jahre um ein Vielfaches vergrößert. Und die Vergrößerung erhält genau das Gleiche, genau den gleichen, also unter den gleichen Bestimmungen wie der ursprüngliche Teil. Und deswegen, ob du jetzt im ursprünglichen Teil der Moschee betest, bei der Rauda, ja, oder ob du in irgendeiner der Erweiterungen betest, der Lohn ist ein und derselbe, inshallah, tabaraka wa ta'ala. Wir wollen dafür kein Geld bei Allah, wir verlangen den Lohn dafür nur bei Allah, azza wa jalla. Und dadurch sind die Banu Najjar in die Geschichte eingegangen, im wahrsten Sinne des Wortes. Bei der Kaaba in Makkah war es anders. Da gab es niemanden, der Anspruch erhebte auf die Stelle da. Da war niemand. Ja. Die Leute sind erst dahin gekommen, weil sie dort Wasser vermutet haben, aufgrund der Vögel und ähnliches. Ja. Aber ansonsten, dort hat niemand Anspruch erhoben. Anas sagte, ich sage euch, was sich dort befand. Dort befanden sich Gräber von Götzen, Dienern, Ruinen und Palmen. So. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ja dann die Götzen, die Gräber entfernen lassen. Ja? Und das zeigt, dass diese berühmte Regel, auf Arabisch heißt es, Al-Hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Das heißt sinngemäß, bezogen auf dieses Beispiel, das Beten auf Gräbern oder in Richtung Gräbern ist verboten. Okay? Das Beten in Richtung Gräber oder auf einem Friedhof grundsätzlich ist verboten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, die ganze Erde ist für mich zu einem Ort des Gebetes, illa al-Maqbarata wal-Hammam. Ja? Maqbara ist eben der Friedhof. Ja? Ausnahme ist nach manchen Ulama nur das Totengebet. Ja? Aber das rituelle Gebet ist verboten, auf einem Friedhof zu beten. Das Gebet ist außerhalb. Ja. Jetzt, das Verbot ist der Hukum. Das ist im Arabischen Hukum, das Urteil. Ja? Haram. Aber was ist der Grund dafür? Die Illa, Antwort, die Gräber, die vorhanden sind. Okay, wenn die Gräber nicht mehr vorhanden sind, weil sie entfernt worden sind, dann ist auch der Hukum nicht mehr da. dann gibt es keinen Grund mehr zu sagen haram. Ja? Ähnlich wie wenn du hast ein Getränk, zum Beispiel ein alkoholisches Getränk. So, warum ist es haram? Wegen dem Alkohol. Wenn du es schaffen kannst, den Alkohol zu entfernen, gibt es keinen Grund mehr zu sagen, dass das Getränk haram ist, weil das war ja der Grund, warum du es verboten hast. Wenn ich dir sage, du darfst nicht beten in einem Kleidungsstück, das Unreinheiten auf sich hat. Und du sagst mir danach, ich habe die Unreinheiten entfernt. Gibt es für mich jetzt noch einen Grund, dir zu sagen, dass du nicht in diesem Kleid beten darfst? Das ist alles diese Regel, die vielleicht salopp könnte man übersetzen, auf die Schnelle habe ich mir keine so großen Gedanken gemacht, aber das islamische Urteil über eine Sache bewegt sich immer zusammen mit seiner eigentlichen Ursache, ja? Die eigentliche Illa. Das heißt, wenn das der Grund war fürs Verbot und dieser Grund ist da, dann ist es auch verboten. Ist der Grund nicht mehr da, dann kannst du nicht sagen, es bleibt immer noch verboten. Ja. Das ist auch der Grund, warum manche Gelehrte sagen, dass wenn sich etwas verwandelt hat, von einer Sache in eine andere Sache, zum Beispiel das Schweinefleisch, ja, sich verwandelt hat in etwas, was jetzt kein Schweinefleisch mehr ist. Ja. Es gibt ja Kohlenstoff, unter anderem im Organismus drin, ja. Also wenn einer zum Beispiel Kohlenstoff oder von einem Organismus den Sauerstoff entfernen würde, er ist eigentlich Teil des Ganzen, aber wenn er ihn extrahiert, rein Sauerstoff hat, dann ist es ja nicht mehr das, was es vorher gewesen ist. Also jetzt immer noch zu sagen, nein, es erhält das gleiche Urteil, wie es vorher war, und du sagst dann, dieser Sauerstoff ist Najis. Aber die Illa davon war doch eigentlich, weil es Schwein war. Das war doch die eigentliche Illa des Ganzen. Doch gar nicht mehr da. Ja? Das heißt, das ist die gleiche Argumentation. Deswegen sagt man die noch einmal, der Hukm bewegt sich immer mit seiner Illa. Wenn er vorhanden ist, wenn die Illa vorhanden ist, dann ist auch der Hukm vorhanden. Wenn die Illa nicht mehr vorhanden ist, dann ist der Hukm auch nicht mehr vorhanden. Weil ich habe keinen Grund mehr. Oder es war ein anderer Grund. Dann habe ich die Illa vorher falsch definiert. Wenn einer sagt, nee, ist immer noch haram oder immer noch najis oder was auch immer, dann sage ich ihm, okay, dann ist die Illa die falsche gewesen nach deiner Ansicht. Dann musst du die neu definieren. Aber sobald du sie definiert hast, gesagt, dass die Illa für diesen Hukm ist 1, 2, 3, kann auch richtigerweise mehr als eine Sache sein, dann dieses 1, 2, 3, ich nehme dich wortwörtlich, mache ich es weg, dann kann das auch nicht mehr den gleichen Hukm haben. Kommen wir zurück, ein Beispiel hier, die Gräber sind weg, zack, dort wurde eine Moschee errichtet und es ist halal, dort zu beten. Also profitieren wir davon, wenn das benötigt wird, in einer Ortschaft, benötigt wird, dass man an dieser Stelle etwas baut und nicht woanders, weil normalerweise lässt man die Gräber, wie sie sind. Ja. Aber manchmal wird es benötigt, aus Platzgründen, aus welchen Gründen auch immer. In diesem Fall, Allah subhanahu wa ta'ala, weil dass die Moschee dort gebaut wird, die Sache ist erledigt. Ja. Das war zu den Gräbern. Die Ruinen, auch Ruinen, Allah alam, sind vielleicht Häuser, die zerfallen sind, so, das ist nicht so, nichts Besonderes, aber dann sagte er, und Palmen, Ruinen und Palmen. Ja, Palmen sind trotzdem interessant. Warum sind die Palmen interessant in diesem Zusammenhang? Weil wir wissen, dass Medina ein Haram ist zwischen dem Berg A'ir und Thawr und zwischen den zwei Harra-Gebieten. Dieses Gebiet ist ein Haram-Gebiet, ein heiliges Gebiet. Und in einem heiligen Gebiet darf man Pflanzen nicht abschneiden normalerweise. Ja. Und in diesem Fall hat der Prophet es gemacht, alayhi salatu wassalam. Die Gelehrten unterscheiden natürlich zwischen dem, was der Mensch gepflanzt hat und was von Allah gewachsen ist. Okay? Aber hier, das ist ein Beispiel, ist nicht klar, muss man sagen, wir wissen nicht, wer da was gepflanzt hat, aber entscheidend ist, dass dieser Platz für die Moschee benötigt wurde und das rechtfertigte die Beseitigung dieser Pflanzen. rechtfertigt die Salzung dieser Pflanze. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ließ die Front der Moschee aus Palmen bauen, das Gerüst aus Steinen, und während sie bauten, sprachen sie eben diese sich gegenseitig motivierenden Worte, die die Aqidah festigen. Allah, oh Allah, es gibt nichts wirklich Gutes außer dem Guten des Jenseits. La khayra illa khayrul akhirah. Denn alles andere, was gut ist, aber wodurch das Jenseits nicht beabsichtigt wird, ist vielleicht Gutes, aber es ist vergänglich. Das heißt, das Gute davon dauert an, solange das Leben andauert. Und dann ist es vorbei. Und deswegen ist es nicht wirklich etwas an sich dauerhaft ewig Gutes, sondern nur das dauerhaft ewig Gutes, das, was auch wirklich dauerhaft bleibt, auch nach dem Tod. So hilft den Ansar und den Muhajirun, Fansur al-Ansar al-Muhajira, sie sind die, die gehören zu den edelsten Sahaba überhaupt. Sie haben die Ansar, damit meint man die Medinenser, die muslimischen Medinenser, also die muslimischen Bewohner aus Medina, die den Islam angenommen haben, noch bevor der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihnen ausgewandert ist. Sie haben an ihn geglaubt, entweder weil sie beim Aqaba treue Spur am ersten oder zweiten dabei gewesen sind und ihn gesehen haben und ihn geglaubt haben, oder weil die Sahaba von der Aqaba zurück sind und den Islam verbreitet haben, weil der Islam war ja schon am meisten verbreitet in Medina, noch bevor der Prophet zu ihnen auswanderte, sallallahu alaihi wasallam. Und sie haben diesen edlen Propheten, alaihi salam, der um sein Leben geflüchtet ist und Allah ihm erlaubt hat, auszuwandern, sie haben ihn empfangen und ihn zu seinem Oberhaupt, zu ihrem Oberhaupt in dieser Stadt gemacht. Und ihre Opferungen, die sie gemacht haben für den Islam, sind natürlich riesengroß. Und zu den Sachen gehören eben dieser Bau der Moschee des Propheten, aber natürlich viele andere Sachen auch. Dann die Muhajirin, die alles zurückgelassen haben, ihr Hab und Gut für den Islam zurückgelassen haben, an denen man Gottes Rahma und Ni'ma erkennt, dass Allah Azza wa Jal einen Menschen nicht im Stich lässt, der für Allah alles geopfert hat und zurückgelassen hat. Und je nachdem, wie viel du für Allah tabarak ta'ala hergibst, dementsprechend kannst du auch von Allah Azza wa Jal erwarten und noch mehr, denn Allah vergilt die gute Tat mindestens 10-fach. Wallahu tabarak ta'ala. Nehmen wir noch den letzten Hadith, inshallah ta'ala, für heute, den 454. Hadith. Anas ibn Malik radiallahu anhu sagte, die Moschee wurde an der Stelle eines Gartens der Banu Najjar gebaut. Es gab dort Ackerland, Palmen und Gräber von Götzendienern. Der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam sagte dann, sagt mir, was der Garten kostet. Sie sagten, wir wollen dafür keinen Lohn. Dann wurden die Palmen gefällt, das Ackerland dem Boden gleichgemacht und die Gräber der Götzendiener wurden ausgegraben und so weiter. In dieser Version heißt es am Ende, vergib statt hilf. Das heißt, dass der Prophet gesagt hat, nicht fanzur al-ansara wal-muhajira, sondern faghfir al-ansara, faghfir lil-ansari wal-muhajira. Das heißt, yani, oh Allah, vergib den Ansar und den Muhajirun, den Auswanderern. Möge Allah tabaraka ta'ala ihnen wirklich vergeben. Möge Allah tabaraka ta'ala unsere Herzen so leiten und lenken, dass wir diesen Menschen lieben, auch wenn wir es nicht geschafft haben und Allah von uns nicht, oder anders, wir es nicht geschafft haben, so zu handeln, wie sie gehandelt haben. Und das auch nicht schaffen werden, weil der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, die besten Menschen sind die Menschen meiner Generation. Du wirst es nicht schaffen wie sie. Und auch wenn Allah tabaraka ta'ala nicht für uns bestimmt hat, dass wir zu dieser Zeit leben durften und den Genuss genießen durften, mit einem Propheten und seinen Freunden zusammen zu leben, bitten wir Allah azza wa jalla darum, dass er dadurch, dass wir sie im Guten erwähnen und für sie beten und da wir sie ihre Biografien studieren und ihnen teilweise nachahmen wollen und dadurch, dass wir sie im Herzen lieben, dass wir zusammen mit ihnen am Tag der Auferstehung auferstehen dürfen. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.